Dispo-Punk, ich hab das Konto nie benutzt, rief ich und sah sie Grenzen, Kontoführungsgebühren und Überziehungszinsen. Und dann hörte mich der Mann hinterm Schalter schreien, was denn das hier überhaupt für ein Scheißverein? Scheißverein, so ein Scheißverein, Scheißverein. So ein Scheißverein, das erzählt ich meine Freundin am Telefon. Na, zumindest halb, ja, ihr denkt's euch schon, die Verbindung brach ab, denn ich bin bei O2, dass die Verbindung ständig ab, gehört da dazu. Und dann hörte mich die Frau in der Hotline schreien, was das hier überhaupt? Seltsamer Verein, Scheißverein, so ein Scheißverein, Scheißverein, so ein Scheißverein. Dann bekam ich noch Besuch und der war komisch drauf. Die wollten unbedingt noch auf den Reichstag rauf. Ich blickte auf die Sitzung im Parlament, auf jene, die man Volksvertreter nennt. Und dann musste ich einfach von der Kuppel schreien, ist das die Mitte?